Hitler. Es ist in Italien von Mussolini, wo sich in unserer Zeit der Archetypus des Imperators wieder verkörperte, welcher seinerseits es in den Pharaonen von Ägypten, in den Maharajas von Indien, in den germanischen Heldenkriegern, in den hyperboreischen Shiddas, in den Inkas, in den Atumarunas, in den römischen Imperatoren und in dem Papst gewesen war. Es ist das Mysterium des Archetypus, so ungefähr wie eine äußere Idee, Fremde, welche kommt, um sich eines menschlichen Wesens bevollmächtigt oder von verschiedenen auf einmal dazu gelangend, sich in einem unbewussten Kollektiv zu erhalten, das sich manchmal zum bewussten Kollektiv wandelt, dank dem Opfer von diesen Menschen, die besessen sind und welche im höchsten Rausch, wenn es ex cathedra sprechend, sich nicht mehr als ich bezeichnen, sondern als wir. Und er sagt, wir, der Papst. Damit möchte er behaupten, dass er und der Archetypus eins sind und dass er durch alle spricht. Es war die Inkarnation des Duce in Mussolini, welche die vielen anderen möglich machte. So kamen Führer zum Erscheinen wie Codriano, Plino Salgado, Oliveira Salazar, Primo de Rivera, Ledesma Ramos und bis zum Jorge González von Maré. Als all diese Chefs ihre Mission erfüllt hatten, oder besser gesagt, der Archetypus den seinen hier auf der Erde verwirklicht hatte, seinen Auftrag erfüllte, blieben die zweitrangigen Führer sozusagen ohne Kraft, ohne mögliches Ziel und verderben sich oder enden, wie es der Fall des von Maré ist. Wir haben gesagt, dass der Archetypus so etwas wie eine platonische Idee ist, die rund um die Atmosphäre der Erde erscheint und die von dem unbewussten Kollektiv von den menschlichen Wesen erfasst wird, dank dem Opfer von einem von ihnen, der sich durch seine Gene oder sein Karma würdig gemacht hat, besessen zu sein, erfasst wird. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass es in Deutschland stattfand, wo der Archetypus des Führers wegen der Reinheit der Rasse, die bewirkte, dass die Erinnerung des Blutes mit einer ungewöhnlichen Kraft erwacht, eine Existenz und überlegene Dimension erlangte, dadurch ein Volk vollständig galvanisierend, dass es erreicht, sich in jedem Einzelnen der Worte seines Führers dargestellt zu fühlen, und so sind sie bereit, ihm bis zum Ende zu folgen. Ausgerechnet in Deutschland, wo man seit Jahrhunderten anstrebte, in die menschliche Biologie einzugreifen, war es, wo eine Minderheit es schaffte, die rechte Gehirnhälfte zu beleben und den Übermenschen wieder zu erwecken. Die Inkarnation von einer archetypischen Idee machte außerdem das Erscheinen und Dasein des Avatar, das heißt von einem Gott, von einer Gottheit, von Vishnu, von Osiris, von Wotan, von Kalki, der auf einem weißen Pferd reitend kommt, um einen Kreis über der Erde zu schließen, möglich und notwendig. Es ist so, dass der letzte Krieg nicht ein Krieg mehr auf dieser Welt war. Er war etwas Unermessliches, Entscheidendes, und die, welche ihn so begriffen, haben uns den Kampf übergeben bis zum Ende von allem. Und es war kein Mensch, Adolf Hitler, welcher in seinem Körper, in seinem Gehirn und in seinem Herz, dem riesigen Drama von zwei Kräften geprüft und geleitet zu werden, die verschiedenen Lösungen anstreben, standhielt, dem Archetypus des Führers, der beabsichtigt, den Krieg hier zu gewinnen, materiell, und dem Avatar, der anstrebt, verlieren zu gewinnen, auf diese Weise seinen Triumph über das ganze Universum zu projektieren.